Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Ich freue mich immer auf Weihnachten, obwohl es im Winter ist, weil ich dann viele Geschenke bekomme. Ostern finde ich nicht so gut, obwohl es im Frühling ist, weil es dann sehr oft regnet. Das Oktoberfest? Das ist zwar lustig, aber eigentlich nur etwas für Biertrinker. Nein, das mag ich auch nicht. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Ich freue mich immer auf Weihnachten, obwohl es im Winter ist, weil ich dann viele Geschenke bekomme. Ostern finde ich nicht so gut, obwohl es im Frühling ist, weil es dann sehr oft regnet. Das Oktoberfest? Das ist zwar lustig, aber eigentlich nur etwas für Biertrinker. Nein, das mag ich auch nicht.